1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Mit dem Titel meiner heutigen Sendung möchte ich hier in keinster Weise irgendwie kokettieren, aber es nützt ja nichts. Die heutige Show ist betitelt mit Zahnschmerzen. Zahnschmerzen. Mit ihnen verhält es sich im Grunde ähnlich wie mit dem Verliebtsein. Du kannst, wenn es denn passiert, vor anderen über nichts anderes sprechen als eben darüber. Und gehst anderen damit am Ende auf die Nerven, bei allem Verständnis. Der mit seinen Zahnschmerzen. Schon gut. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, es bei einem Fingerzeig auf die entsprechende Partie der Backen zu belassen und ansonsten zu schweigen. Ich wechsle ständig das Zimmer, bin immer da, wo gerade sonst niemand ist und verfluche mich und meine Zahnschmerzen. Ich hasse Musik und das ausgerechnet an einem Tag wie diesem. Zahnschmerzen. In meiner Not greife ich auf jemanden zurück, dessen Stimme üblicherweise hilft wie ein exotisches Heilkraut. Chris Goss. Masters of Reality. Da aber selbst seine milde Stimme heute den ganzen Tag über ihre erhoffte Wirkung verfehlte, bleibt wohl nur der Gang zum Arzt, meinem Zahnarzt. So now your brown book, please be a part of this fight back. It's time to fight back. Please be a part of this retaliation. lucky three, the one for me. One, two, three, I'm on my knees. Jody sings, I get high when she rings. Clouds roll by. Jody sings, I get high when she rings. Clouds roll by. Yeah. Love. I am lucky, the one for me. One, two, three, I'm on my knees. Yeah. Yeah. Hey. Zwei ausgesprochen milde Stimmen, die sich ein wenig gleichen. Zunächst der Isländer Benny Hem Hem und gerade verklungen Chris Goss mit seinen Masters of Reality. Zahnschmerzen. Mein Zahnarzt. Seine Behandlungspraktiken dürften sich nicht groß von dem unterscheiden, was viele seiner Kollegen andernorts so gemeinhin unternehmen. Sie bohren halt. Muss er, mein Zahnarzt, nicht sonderlich groß von Gestalt, mit seinem Instrument in hintere Partien der Mundhöhle vordringen, kann es schon mal passieren, dass er seinen Kraftaufwand erhöht, beim Versuch, den Bohrer an der richtigen Stelle kraftvoll anzusetzen. Sein Gesicht verzerrt sich dann ein wenig, seine Augen treten hervor und er fletscht ein bisschen seine Zähne, die in augenscheinlich hervorragendem Zustand sind. Während er nun bohrt und sein Gesicht sich recht dicht über dem meinigen befindet, zischt er mir plötzlich etwas zu. Er sagt: King Ping Mei. From the bottom of your heart. Zahnschmerzen, die Band of Horses und King Ping Mei. Viele mögen das für eine geheimnisvolle Zauberformel halten und der Meinung sein, Gott, in wessen Hände begibt der Mann sich da? Tatsächlich aber ist King Ping Mei der Name einer längst verblichenen deutschen Rockband aus den 70er Jahren. Und mein Zahnarzt hat womöglich ihr Reunion-Konzert gesehen oder auf dem Flohmarkt eine alte Platte von ihnen ersteigert und will mir das jetzt sagen. Ah, King Ping Mei, röchele ich nun zurück, so gut mir das eben möglich ist. Ich kenne die Band aus meiner Teenagerzeit und als es an der Zeit ist, den Mund ein wenig zu spülen, erzähle ich dem Arzt, dass ich als Mitglied einer Schülerband damals mal ein Konzert im Vorprogramm von King Ping Mei spielen durfte. Ich glaube nicht, dass ihn das wirklich interessiert, aber ich rede einfach weiter, weil ich Zeit gewinnen will und fürchte, dass der Kerl mit seinem Bohrer erneut zu Werke gehen will. Marburg, sage ich, King Ping Mei. Ich erwähne auch, dass ich in Marburg früher mal mein erstes Wendemanöver mit einem Mercedes-Kastenwagen 608 durchgeführt habe. Auf einer engen, steil ansteigenden Geschäftsstraße mitten in der Stadt. Dass ich gerade einmal 2 Wochen nach meiner Führerscheinprüfung satte 2 Stunden für dieses Wendemanöver benötigt habe. Und mein damaliger Beifahrer sich halb tot gewunden hat beim Versuch, mir außenstehend beim Wenden zu helfen. Mit ihm übrigens war ich das letzte Mal in einer Kirche gewesen. Ewig ist das her. Es muss Weihnachten gewesen sein. Wir hatten bestimmt 2 Tage lang kein Auge zugetan und froren wie die Hühner. Oder sagt man, wie die Gänse? Komm, lass uns in die Kirche gehen, hatte einer von uns vorgeschlagen. Der Pfarrer hatte zur Gemeinde gesprochen, doch anstatt ihn anzuschauen, hatten sich alle Besucher der Messe zu uns herübergedreht. Wir trugen diese langen Ledermäntel und fanden uns auf den harten Bänken nicht richtig zurecht, rutschten ständig hin und her. Und das unentwegte Knirschen unserer Mäntel schien mir lauter als ein mächtiger Akkord der Kirchenorgel in D-Moll. Glaubte ich noch an die Wunder, die Geschichten waren zu schön. Doch als ich endlich sowas wie ein Christ war, da wollte ich aus der Kirche gehen. Nein, nein, rief der Priester, denk an deine Seele. Stehen. Gottes Häuser werden immer leerer, weil jetzt viele in sich three, four. Look at here. I've been inside of a jail. I've been inside of a church. I sold everything from mention to merch. I can't recall all the people I've known. I've been all over Europe, from Paris to Rome. I can't remember all the colors I've worn. There's been some time I regret I was born. But my time will come, I hope my time will come. I believe my time will come. I sincerely believe my time will come. My schooling's been short, but my learning's been long. Thank God I learned the difference between right and wrong. Dreams only come true to a precious few. Deserving gifts that roam hard, working hard can do. My time will come. I believe my time will come. I truly believe my time will come. I truly believe my time will come. I truly believe my time will come. I truly believe my time will come. Musik von Andre Williams hier und davor Ernst Schulz. Zahnschmerzen. Mit Zahnschmerzen wird die vermeintlich beste Musik zum absoluten Rohrkrepierer. Du stehst als DJ, sagen wir, hinter zwei Plattentellern in irgendeinem Laden und hast die leise Hoffnung, dass die Schmerzen mit den sogenannten Peak-Time-Tracks irgendwie nachlassen oder zumindest die absolute Schmerzgrenze irgendwann erreicht ist. Doch sie pochen weiter, diese Schmerzen, unentwegt. Oft habe ich es mit Schnaps versucht. Spülen, das Zeug gewissermaßen auf den Zahn legen. Wirklich geholfen hat es eigentlich nie. Früher hieß es immer, man solle sich Hasch oder Gewürznelke auf den schmerzenden Zahn legen und dazu eine Schallplatte von King Crimson spielen. Ein Freund von mir zum Beispiel schwor Stein und Bein, dass dies helfen würde. Eine Zeit lang bewohnten wir gemeinsam eine recht große Wohnung, deren Mietpreis zu entrichten nicht immer leicht war. Wir verfielen auf die Idee, die Wohnung an Schulklassen zu vermieten, damit die dort ihre Partys feiern konnten. Eine Weile ging das gut und erwies sich als durchaus einträgliches Geschäft. Wir kassierten jeweils 100 Deutschmark. Dann aber kam es zu unschönen Szenen, und damit meine ich nicht die Knutschorgien in der Badewanne. Einige der Halbwüchsigen verunstalteten unsere mächtigen Zimmerpflanzen, die uns jemand einmal zur Wohnungseinweihung mitgebracht hatte. Direkt vom Friedhof, hatte er gesagt und sich dann eilig korrigiert. Nö, schon gut, aus der Gärtnerei natürlich. Jetzt jedenfalls sahen sie aus, als kämen sie von der Müllhalde. Andere unserer jungen Gäste spazierten plötzlich mit meiner Klarinette durch die Wohnung und spuckten mehr hinein, als dass sie hineinbliesen. Sonderlich gewogen war ich diesem Instrument eigentlich nie so recht. Aber das hier ging mir eindeutig zu weit. With one hand stuck fast to the side of your face, your backside in the air, mouth half open but still filled with grace. You're the green and Die wunderbare Band Admiral Fellow. Zahnschmerzen. Mein Zahnarzt zischt mir durchaus nicht immer nur King Ping Me zu, wenn sich gerade seine Gesichtszüge wieder straffen und er zu einem neuen, kraftvollen Bohrmanöver ansetzt. Manchmal sagt er auch schlicht und ergreifend Storch. Ich vermute, er sagt noch einiges mehr als nur dieses eine Wort. Der Rest aber geht in den schrillen Bohrgeräuschen und meinem eigenen Röcheln vermutlich schlicht unter. Storch also. Ich weiß sofort, er will mir jetzt nicht irgendeine rührende Tiergeschichte erzählen oder das Märchen vom gestiefelten Storch. Oh, halt nein, das war ein Kater, der gestiefelte Kater. Kalifstorch, so muss es richtig heißen. Pardon, genau so aber sind die Schmerzen. Schmerz legt alles lahm, alle Fähigkeiten, Erinnerungen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hier bei diesem Sender vor vielen Jahren einmal eine Probesendung zu nächtlicher Stunde absolviert und dabei Musik der Gruppe Pur gespielt hat. Dazu siezte er seine Hörer und absolvierte die besagte Sendung damit gewissermaßen gleich zweimal. Das erste und das letzte Mal. Du Vollidiot, habe ich ihm letztens noch auf den Kopf zugeworfen, als ich ihn rein zufällig traf. Wie konntest du damals nur Pur spielen? Ich hatte mörderische Zahnschmerzen an dem Abend, verteidigte er sich. Eigentlich nämlich wollte ich Blur spielen. Ich habe das halt nur verwechselt. Blur mit Pur. Blur? Fragte ich zurück. Du meinst Blur? Ach so, Blur, nicht Blur? Fragte er zurück. Nein, Blur, sagte ich. Und wer Blur wie Blur spricht, kann sich auch heute noch sicher sein, er kriegt die Sendung nicht. Musik hier natürlich von Blur, Tender. Zahnschmerzen. Storch. Zischt mein Zahnarzt mir zu und ich hoffe, dass meine mehr gegurgelte als gesprochene Antwort ihn irgendwie erreicht und er diesen verfluchten Bohrer für eine Weile zurückzieht. Ah, Henry, Henry Storch, sprudelt es also aus mir heraus. Längst nämlich weiß ich, dass die Musik des Düsseldorfer DJs Henry Storch meinem Arzt sehr zusagt. Früher war er deretwegen häufig in Henrys altem Club, dem Unique in der Düsseldorfer Altstadt. Liquid Funk, Funky Beats, alte Soul-Klassiker, Northern Soul, das mag er halt auch, mein Zahnarzt. Henry hat damals auch die ganzen Engländer rübergeholt, die aus der Acid-Jazz-Phase. Eddie Piller, der hatte nach meiner Erinnerung bestenfalls noch knapp die Hälfte seiner Zähne. Ein Mensch, der gerne lachte. Ebenso wie Shane McGowan von den irischen Pogues. Mehr als 3 oder 4 Zahnruinen trug der nicht mit sich herum, als ich ihn das letzte Mal vor Jahren aus der Nähe sah. Eine Zeit lang glaubte ich auch, mich würde es eines Tages ähnlich erwischen wie jenen Shane McGowan. Ein früherer Arzt von mir nämlich hatte die bizarre Angewohnheit, ein im Grunde freudestrahlendes, irgendwie feierliches Gesicht aufzusetzen, wenn er nach einer ersten flüchtigen Inspektion des jeweils schmerzenden Zahnes aus seiner gebückten Haltung in eine Kerzengerade überging und dann feierlich verkündete, wir müssen ziehen. Zahnschmerzen. Mein früher Arzt, nachdem der mir bei einer Gelegenheit einmal gleich 2-mal hintereinander eine Spritze direkt auf den Nerv gesetzt hatte, trennten sich unsere Wege. Und ich hatte fortan merkwürdigerweise Glück. Nur einmal noch mussten wir ziehen. Es war ein Sonntagmorgen, ich entsinne mich, strahlender Sonnenschein. In der Nacht zuvor hatte ich mich in einer kleinen Stadt als DJ verdingt und dort auch übernachtet. Das Pochen wurde, was auch immer ich spielte und dazu trank in jener Nacht, immer stärker, bis hin zum Morgen. Der zuständige Notarzt befand sich mit seiner Praxis 50 Kilometer entfernt. Den Namen des anzusteuernden Ortes kann ich noch gut erinnern. Wenden. So wie damals in Marburg, der Heimatstadt von King Ping Mei. Wenden, schrie mein Beifahrer. Alter, du musst wenden. Ich saß auf einem 608 Mercedes-Kastenwagen und schwitzte Blut und Wasser. Mein Beifahrer konnte übrigens auch Kongas spielen. Müller hieß er. Konga Müller riefen ihn nur alle. Ähnlich also wie diesen Söldner, den es damals bereits nach Afrika gezogen hatte. Kongo Müller, der vermutlich bekannteste deutsche Söldner der Nachkriegszeit. Die Zeitungen jedenfalls waren damals voll mit Geschichten über ihn. Aber das führt hier und jetzt zu weit. Festzuhalten allerdings bleibt, dass Geschichte sich womöglich doch wiederholt. Nicht nur was Zahnschmerzen betrifft. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. When I wake up, I'm speaking slow. When I get drunk, I'm speaking more. Get too drunk and I don't speak at all. Get too close to you and I don't know. Sweet in the mouth, get strong together.